Namen, Tretup. Du? Es geht auf 12. Entschuldigen Sie. Was denn, noch jemand? Mach auf. Das ist Herr Henning. Henning, entschuldigen Sie nochmals die Störung. Oh, ich sehe, Sie schreiben Adressen. 5 Mark das 1000. Tja. Ja, die Zeitung, der Herr Stuff hier, die lassen mich ja sonst verhungern. Worum geht's denn? Ich habe dich doch neulich losgeschickt nach Gramzow, zu dieser Ochsenpfändung. Und Sie haben Fotos von dieser Pfändung gemacht, Herr Tredup. Dürfte ich die mal sehen? Da ist nichts drauf, plus Qualm. Darf ich den Film trotzdem mal sehen? Hier, die ersten 2 Fotos. Sehen Sie? Plus Qualm von dem angezündeten Strohfuder. Überhaupt nichts zu erkennen. Ich wollte ja weiter fotografieren. Die durchgegangenen Ochsen, die Pfändungsbeamten, die Bauern. Da hat mir ein Kerl den Apparat aus der Hand gedroschen. Rückzu nach Altholm habe ich noch so Zeug geknipst. Einweihung einer Tankstelle. Hier, ein Autounfall. Hat aber Herrn Stuff alles nicht interessiert. Ich könnte Ihnen für meine Illustrierte 5 Mark pro Foto zahlen. Das wären umgerechnet 1000 Adressen, Herr Tredup, einverstanden. Oh. Sie sollen bei der Ochsenpfändung noch öfter geknipst haben. Immer hinter den Bauern her. Von Gramzow aus. Ich zahle Ihnen für jede Aufnahme, die Sie von den Bauern gemacht haben, 100 Mark. 100 Mark? Was hätte ich denn knipsen sollen? Passierte ja nichts, bis eben das Strohfuder plötzlich brannte. Und da kam dieser Kerl. Dann schneiden Sie mir 3 Negative heraus von der Tankstelle. Hier Ihre 15 Mark, einverstanden? Bitte sehr, der Herr. Ich habe das Gefühl, der Mann schwindelt. Ich kenne Tredup. Der möchte gern bescheißen, aber er kann's nicht. Aus Schwäche. Der wird jetzt seine Frau wecken und ihr von 15 geschenkten Mark erzählen. Elise. Elise. Eben 15 Mark kassiert für Fotos, aber für 15 Mark bin ich nicht zu kaufen. Auch nicht für 100. 500. Ja, 500. Morgen gehe ich zu Gareis, zum Bürgermeister. Was? Ich gehe morgen zu Gareis. Du musst wissen, was du tust, Max. Sieh nur zu, dass ein bisschen Geld reinkommt für die Kinder. Und spuck mich nicht immer so an. Ja, schlaf, schlaf. Das wird kompliziert für Tredup. Er will zu Gareis, dem SPD-Mann, dem bulligen, roten Gareis. Aber wehe, das bemerkt einer und hinterbringt es jener Altholmer Zeitung, bei der Tredup sein karges Brot verdient, der stramm rechtskonservativen Chronik. Da ist Tredup geliefert, da liegt er auf der Straße. Und so schleicht er, witternd wie von Feinden umstelltes Wild, durch die Rathausflure und hat Glück. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz, ja. Augenblick noch. Was? Ja. Ja, das ginge. Gareis mustert aus den Augenwinkeln den jungen, blassen, ängstlich wirkenden Mann, den schäbigen Anzug, die abgetretenen Schuhe. Also einverstanden. Wiederhören. Na,